principles. They are corrupt and immoral. Hier ist der Sunday Service, wie immer glamourös für euch herausgeputzt mit Liedstrich und allem, was dazu gehört. Charlie Boyer and the Voyeurs hörten wir gerade mit ihrem Track Be Glamorous. Charlie Boyer ist ein Typ aus London, der mit seinen Buddies, die sich The Voyeurs nennen, hier eine ganz schöne Platte veröffentlicht haben. Clarietta heißt diese, produziert von Edwin Collins übrigens, und das ist ja schon mal ein kleiner Garant für gute Qualität. Heute beim Sunday Service gibt es Musik von Kongo Netti, Femi Kuti ist dabei, dann gibt es was von Phoenix, von Kishibashi, die großartige neue Platte von Mount Kimby ist mit am Start, außerdem Akustisches von Laura Marling und schönes, ruhiges von einer Band namens House of Wolves, außerdem John Hopkins und hier für euch Iggy and the Stooges. Talking loud, I can't stand the fucking sound. Freaking out in the USA. Yelling at the other guy, arguing over the pipe. Freaking out in the USA. Hold me, squeeze me, friend me, 'cause I'm empty. If I had a fucking gun, I could shoot at everyone. Like the police, ain't no way to get some peace. Living out in the USA. Murderers can stand their ground, ain't nobody else around. Freaking out in the USA. There ain't no morals to the law, doesn't mean a thing at all. Freaking out in the USA. Roll me, soul me, screw me, don't sue me. Time. Nobody is thinking why. Freaking out in the USA. Money is a waste of time. Of course I made sure I got mine. Freaking out in the USA. Touch me. Rush me. Crush me. I'm gushing. Yeah, we killed the Indians. All we wanna do is win. Freaking out in the USA. Watch out for the Mexicans, they'll be back to kick our cans. Freaking out in the USA. Now it's time to nuke it out and black it out. Freaking out in the USA. Now it's time to blow it up, prop it up and throw it up. Freaking out in the USA. Talking loud, I can't stand the fucking sound. Freaking out in the USA. Yelling at the other guy, arguing over the pie. Freaking out in the USA. If I had a fucking gun, I could shoot at everyone. Freaking out in the USA. Ja, so gut wie in den guten alten Zeiten. Iggy and the Stooges, Iggy Pop ist mit seinen alten Helden wieder zusammen im Studio gewesen, hat eine Platte aufgenommen mit dem Titel Ready to Die. Ich glaube, wahrscheinlich die erste Platte seit schätzungsweise 20 Jahren gefühlt oder vielleicht sogar noch mehr. Und ja, der Track Gun gerade eben zu hören, und ich muss ehrlich sagen, ich war nie ein großer Iggy Pop Fan. Klar, die Hits hat man immer alle irgendwie auf dem Zettel und kennt man, aber vielleicht doch nochmal auch für mich die Chance, da nochmal reinzusteigen in die älteren Sachen. Ich weiß, es gibt ganz, ganz große Fans, Die Hard Fans sozusagen. Ich weiß nicht, wie die diese neue Platte finden. Ich finde sie auf jeden Fall ziemlich gut, muss ich sagen. Großen Respekt vor Iggy Pop und seine Stooges. Die nächste Dame ist nicht ganz so alt, was das Musizieren angeht. Und zwar Maya Jane Coles, eine Sängerin, die irgendwo da oben aus Skandinavien kommt. Aus Schweden, genauer gesagt. Und auf ihrer neuesten Single Everything ist Karin Park mitzuhören. Auch eine Produzentin, Musikerin aus Schweden, glaube ich, kommt sie. Die ziemlich ziemlich gute Sachen macht, die letztes Jahr eine ziemlich gute Platte veröffentlicht hat. Und wie gesagt, hier jetzt Maya Jane Coles. Der Track Everything von Maya Jane Coles. Die schwedische Musikerin kommt eigentlich hier aus dem DJ-Bereich und hat, glaube ich, schon ziemlich weltweit aufgelegt und hat auch Remix, unter anderem Karen Park, die wir hier gerade hörten, als Gastsängerin bei dem Track Everything. Das Ganze vom demnächst erscheinenden Album Comfort, Debütalbum von der Dame aus Schweden. Vom Debüt kann man nicht mehr sprechen, sondern eher von Altersweisheit, und zwar bei den Pastels, eine Band, die in Glasgow Anfang der 80er Jahre gegründet wurde und die jetzt gerade eben mit Slow Summits ihre neue Platte veröffentlichen. Ich habe euch letzte Woche schon mal einen Track vorgestellt, aber dann war die Sendung mehr oder weniger auch schon zu Ende und ich kam nicht mehr richtig dazu, in die Tiefe zu gehen. Deshalb nochmal hier zwei Tracks vom neuen Pastels-Album. Erster heißt Summer Rain. Warmer Sommerregen klingt hier der Sound von den Parcels Summer Rain, der Track von ihrem neuesten Album Slow Summits. Die Parcels kommen aus Manchester und haben in dieser Class of 86, die 1986 damals mit Benzie Wedding Present und diversen anderen anfing, Schrammelgitarrenmusik zu machen. Da haben sie mittendrin mitgemischt, die Parcels. Inzwischen nur noch zu zweit unterwegs Stephen Parcel, also Stephen McRobbie heißt eigentlich Stephen Parcel, sein Künstlername, Gründungsmitglied dieser Band, und dann ist noch Katrina Mitchell dabei, die schickt 1990 mit ein bei den Parcels. Die beiden sind nur noch zu zweit unterwegs, auch als Pärchen, glaube ich, verbandelt seit Jahren schon. Man hört auch so ein bisschen das Ruhige, das Familienmusikalische raus. Der Schrammelpop ist schon längst Geschichte. Bei den Parcels von ihnen noch ein Track, und zwar Wrong Light. Thank you. Der Track Wrong Light von den Parcels. Die Band aus Glasgow veröffentlicht hier mit dem Album Slow Summits ihr erstes Werk seit 6 Jahren. Sind eh nicht die produktivsten. Wenn man bedenkt, dass es sie schon 30 Jahre gibt, haben sie hier erst ihr 5. Studioalbum veröffentlicht. Wenn man noch ihre 3 Compilations dazu nimmt, wo es so Singles und B-Seiten, also ein Zeugs drauf gibt. Und dann noch vielleicht einen Soundtrack haben sie noch gemacht, The Last Great Wilderness. Dann ist das, ist das 9. Album, also das 9. Werk sozusagen von ihnen. Und statt Track wollte ich natürlich eben gerade Track sagen, aber das hört sich so gut an mit diesem Track. Anyway, die Parcels sind natürlich eine großartige Band, auch wenn sie früher natürlich sehr, sehr viel spannender und besser waren mit Tracks wie I Wonder Why oder Something Going On. Singles damals auf Rough Trade oder auch bei Creation Records erschienen. Anfang, Mitte der 80er Jahre, das war wirklich großartig. Da sind sie inzwischen musikalisch meilenweit von entfernt. Schade eigentlich, aber mein Gott, die werden ja auch älter und da habe ich natürlich auch großen Respekt vor. In the Valley Below ist ein Projekt aus Los Angeles, bestehend aus Angela Gale und Jeffrey Jacob. Mehr weiß ich noch nicht über die beiden, außer dass ihre erste Single Peaches gerade auf dem Markt ist oder demnächst kommen wird. Und ihr habt sie natürlich zuerst gehört beim Sunday Service. Love. breaking down the ceiling, digging up a deep end. Freezing on the beaches, reaching for the sweetest, sweetest peaches. Oh yeah, yeah, new beginning, have for Gwan, Rastafari. Love, peace, unity are manifestations of those who are wise. Youth must rise up, forward. Sister Mary. New beginnings. Rastafari. Let's start again. Never come through white, what's the shame that you gained? Never want the wicked gone for sake of a claim on your spirit, cause you see. Rasta all about life and liberty. Show each other in the past, move to the future. Cause new beginning have to grind. If we want to move forward in the future, there must be unity. But I don't know where the unity's gone. Consciousness gone wrong in the Gideon dawn. Cause new beginning have to grind. If we want to move forward in the future, there must be unity. But I don't know where the unity's gone. Consciousness gone wrong in the Gideon dawn. Rastafari. New beginnings, too much of the youth, them blood is spilling. Instead of killing, the soil I will be tilling. I just strictly love I'll be giving. No more hatred, cause life is just for living. All my trespasses will be forgiven. This is for my fallen fighters now who are missing. So much trouble in the world. Jah protect the boys and the girls. You have no place now. Come and face the liar, make you scared. Cause I'm sick of your fuss and fanfare. I'll detonate your heart with the teaching that I will keep us apart. Never knew that your heart was full. When mine is less, even when you think I fall, I am far not. Don't smoke your rocks. Cause new beginning, happy one. If we want to move forward in the future, there must be unity. But I don't know where the unity's gone. Consciousness gone wrong in the Gideon dawn. Cause new beginning, happy one. But I don't know where the unity's gone. New Beginnings, das war Congo Netty. Hinter diesem Projekt verbirgt sich ein gewisser Mikhail Tafari, aka Rebel MC. Der hat hier mit Jungle Revolution eine ziemlich Dub-lastige, Reggae-lastige Platte veröffentlicht auf Big Dada, dem Label, wo sowas auch natürlich immer ganz gut hingehört. Und das Ganze wurde gemixt übrigens von der On You Sound-Legende Adrian Sherwood und so ein bisschen ist der Sound auch hier rauszuhören. Gute Platte auf jeden Fall für alle, die so einen Sound mögen, auf jeden Fall zu empfehlen. Wir bleiben so ein bisschen, sag ich mal, mit dem Schulterwackeln und machen uns lockerer für Femi Kuti, einem der Söhne von dem großen Fela Kuti, Musikerlegende aus Nigeria, auch sein Sohn natürlich aus dem gleichen Ort. No Place for My Dream heißt das neueste Album von Femi Kuti. Hier kommt sein Track Nothing to Show for It. We'll be right back. corner. The year was 1999. The people had great expectations. Widespread corruption for the administrations. This criminal behavior put us in this situation. Food crisis, education. Ja, typischer Afrobeat hier von Femi Kuti. Der Track hieß gerade eben Nothing to Show for It vom Album No Place for My Dreams. Ja, und der Platz, der nicht in den Träumen drin sein soll, das ist so eine Müllhalde hier irgendwo mitten in Nigeria, die auf dem Cover des Albums zu sehen ist. Darauf eine Dame, wie sie auf ihrem Kopf wahrscheinlich ihre gewaschene Wäsche gerade balanciert. Tja, der Traum, der Platz der Träume ist es dann wahrscheinlich wirklich nicht. Tricky, das ist Adrian Thors, der kommt, weiß nicht, aus Bristol kommt, auf jeden Fall hat er dort Musikgeschichte geschrieben mit seinem Debütalbum Maxine Quay damals, vorher auch noch bei Massive Attack mit dabei gewesen. Er ist ein bisschen hart mit sich ins Gericht gegangen, hat gesagt, die letzten beiden Alben, die ich veröffentlicht habe, die waren nicht so richtig gut, die waren mehr oder weniger Schrott, fand ich eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Es ist halt einem neuen Album am Start, False Idols, und muss natürlich auch das über den grünen Klee loben, da würde ich die alten vielleicht dann auch nicht so vielleicht ins Rampenlicht stellen, aber schlecht machen auf keinen Fall. Egal, er covert unter anderem Patti Smith auf diesem Album, aber den Track hören wir nicht, sondern wir hören Parentheses von Tricky. So close are the knees. Das war Tricky mit Parenthesis, ein Track, wo auch mal eine harte Gitarrenlinie dabei ist. Und das ist für Tricky ja dann schon etwas ungewöhnlicher. False Idols heißt sein neuestes Album. Hinter White verbirgt sich das Ein-Mann-Projekt von einem gewissen Corey Thomas Hansen. Der kommt aus Los Angeles, macht auch schon seit 2008 Musik. Das Ganze eigentlich so gestartet als Sommerprojekt während der, weiß ich nicht, der Schulferien oder sowas, schätze ich mal. Inzwischen hat er das dritte Album veröffentlicht, einfach nur Three betitelt. Davon hören wir den Track mit dem Titel Can't Fight the Feeling. Hier kommt White. Das war also White alias Corey Thomas Hansen. Ich muss mich im Titel korrigieren. Es gibt nämlich ein Intro-Stück drauf, welches nicht aufgelistet ist, aber natürlich trotzdem in der Track-Nummerierung das Ganze einen weiterspringen lässt. Also Track hieß dann richtig I Wasn't Afraid, das Ganze vom Album 3. Die Handsome Family, das ist, sind zwei Menschen, Brad Sparks und Ronnie Sparks, ein Pärchen sozusagen. Und wirklich eine Familie. Ob sie handsome sind, weiß ich nicht. Die Musik, die klingt schon ziemlich zahm. Ihr neuntes Album müsste es sein, heißt Wilderness. Davon hören wir den Track Eels und alle anderen Songs haben auch so Tiernamen. Flies, Frogs, Octopus und so weiter und so fort. Hier kommen die Handsome Family. They used to think the swallows were living underwater all through the winter when they were missing from the trees. They used to think the geese budded from the branches. In despair. Das war die Handsome Family mit ihrem Track Eels und das Ganze vom Album Wilderness aufgenommen in ihrem eigenen kleinen Heimstudio in Albuquerque, New Mexico und auch teilweise wohl in dem Loft von, wie hast du noch hier, von Wilco, Jeff Tweedy, irgendwo in Chicago. Das sind also die Orte, an denen diese Amerikaner-Klänge entstanden, die Handsome Family. Wir bleiben so ein bisschen hier beim Sunday Service, beim Family Business und gehen über zur Source Family. The Source Family, das war eine, ich weiß nicht, irgendwie so eine Art Kommune, wo in den 70er Jahren in den USA, wo es um utopisches Leben ging, ein bisschen so Aussteigertum, irgendwie gesundes Essen, Rockstar sein, ich weiß nicht, was alles genau dort hinter stand. Father J war so ein bisschen die Keimzelle von dieser ganzen Geschichte und es gab letztes Jahr wohl einen Dokumentarfilm über die Source Family und dazu gibt es auch einen Soundtrack und den gibt es jetzt. Musik halt von der damaligen Source Family aus den 70er Jahren ist hier drauf versammelt und das klingt teilweise ziemlich wild. Hier kommt der Track How Long in Time, die Source Family. Don't get the money that we don't owe that greed. There is a way we in Time. Das war die Source Family vom gleichnamigen Soundtrack. Eine Dokumentation über diese Aussteiger aus den 70ern, über die Source Family. Und der Sound auf jeden Fall nicht digital remastered und auch nicht irgendwie aufpoliert, sondern wirklich dem Charme gelassen mit Rauschen und allem, was dazugehört. Auf jeden Fall eine spannende Platte mit sehr vielen abwechslungsreichen Songs. Bernd Friedman und Jackie Liebezeit sind auch zwei alte Haudegen, vor allen Dingen Jackie Liebezeit, Gründungsmitglied von Can und Trommler bei ganz vielen anderen Bands gewesen. Und Bernd Friedman, oder alias Bernd Friedman, wie er eigentlich heißt, kommt so ein bisschen auch aus der Dub-Ecke und ich weiß nicht, ob er Saxophon spielt oder sowas. Auf jeden Fall auch viel so Drum-Patterns in seinem Stil drin. Hat jetzt eine Platte rausgebracht, die beiden. Secret Rhythms 5 heißt diese, die fünfte Studio-Platte von diesen beiden. Und davon hören wir den Track mit dem komischen Titel 125-05.